I Surrender, what a beautiful song. Huh? I Surrender, was für ein wunderschönes Lied, oder? It's a song by Hillsong. Es ist ein Lied von Hillsong. So let's go back to Ephesians chapter 1. Gehen wir zurück zu Epheser Kapitel 1. Still stuck at the same place. Wir hängen immer noch an derselben Stelle fest. And I'm still going to the Und ich lese immer noch in der Passion. So we've talked about how every single blessing has already been lavished upon us. Wir haben darüber gesprochen, dass jede einzelne Segnung über uns ausgeschüttet wurde. And then we've talked that it was a love gift. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass es eine Liebesgabe ist. Es ist nichts, was du verdienen kannst oder was du machen kannst. Eine Liebesgabe nimmst du einfach durch Liebe an. Und du musst glauben, dass du geliebt bist. Then we talked about the incredible Father, because he is from whom the love gift comes. Dann haben wir über den fantastischen Vater gesprochen, denn von ihm kommt diese Liebesgabe. And now look at nun schau dir das mal an. We're still in verse 3. Can you believe? Wir sind immer noch bei Vers 3. Kannst du das glauben? So the love gift comes from our wonderful heavenly Father. Die Liebesgabe kommt also von unserem wunderbaren himmlischen Vater. The Father of our Lord Jesus. Der Vater unseres Herrn Jesus. But the question is, why would he give you such a love gift? Aber die Frage ist, warum sollte er dir so eine Liebesgabe geben? This is a very important. Das ist ein sehr wichtiger Schlüssel. Why would God give you every single blessing that exists? Warum gibt Gott dir jede einzelne Segnung, die existiert? And if you miss this point, you're gonna miss the blessing. Und wenn du diesen Punkt verpasst, verpasst du den Segen. Because you will not be able to appropriate. Denn du wirst nicht fähig sein, ihn anzuwenden. All because he sees us wrapped into Christ. All das, weil er uns eingehüllt in Christus sieht. Involvidos in Cristo. You know, the Bible actually, I mean, most translations says it, that he's blessed us with every spiritual blessing in Christ. In den meisten Übersetzungen sagt die Bibel, dass er uns mit jedem geistlichen Segen in Christus gesegnet hat. In Christ. But of course, this is an expression of the new covenant. Und natürlich ist das ein Ausdruck des neuen Bundes. Because through the covenant, new covenant, we came into Christ. Denn durch den neuen Bund kamen wir in Christus. You know, and this is a phrase that so many people don't understand. Und das ist ein Ausdruck, den so viele Menschen nicht verstehen. Think about this thought. Denk einmal Folgendes. When we pray in the name of Jesus, wenn wir im Namen Jesu beten, what does this mean? Was bedeutet das? There's very few Christians that you can ask this question, they will know what it means. Es gibt nur sehr wenige Christen, denen man diese Frage stellen kann und die wissen, was es bedeutet. Most Christians believe this is what it means. Die meisten Christen glauben, dass es Folgendes bedeutet. To pray whatever you feel like you want to pray. Man betet, was man gerne beten möchte. And then add the words in the name of Jesus at the end. Und dann fügt man die Worte im Namen Jesu am Ende hinzu. But that's not at all what it means. Aber das bedeutet es absolut nicht. You know, Jesus never meant that you pray whatever you want to pray. Jesus meint nie, dass du beten sollst, was immer du willst. And you just add the words in the name of Jesus at the end and everything is fine. Und dann fügst du einfach die Worte im Namen Jesu am Ende hinzu und alles ist gut. That's it. Now it's like this magic wand that we wave. Now everything that we say will happen. Das ist wie dieser Zauberstab, den wir schwenken, damit geschieht, was wir wollen. Tudo aquilo que nós apontamos e dizemos vai acontecer. In fact, the words in the name of Jesus at the end of your prayer don't have any power whatsoever. In Wirklichkeit haben die Worte im Namen Jesu am Ende deines Gebetes überhaupt gar keine Macht an sich. Hey, Reinhard, how can you say that? Reinhard, wie kannst du das sagen? Schau doch. There were guys in the book of Acts. Da waren Männer in der Apostelgeschichte. The Bible calls them the seven sons of Sheba. Die Bibel nennt sie die sieben Söhne von Skephas. They went and they drove out, well, they tried to drive out demons in the name of Jesus. Sie versuchten Dämonen auszutreiben im Namen Jesu. Jesus. They could not do it. Sie konnten das nicht tun. They said in the name of Jesus, which Paul preaches, which was the right Jesus. Und sie sagten im Namen Jesu, den Paulus predigt, und das war der richtige Jesus. Because Paul preached the right. Denn Paulus predigte den richtigen Jesus. Paul is the one who said, in that name of Jesus, every other name has to bow. Paul. Er und Silas sagten, in diesem Namen muss sich jedes Knie beugen. So this man came and this man said, we command these demons to go in the name of Jesus and nothing happened. Diese Männer kamen also und sagten, wir befehlen den Dämonen zu gehen im Namen Jesu und nichts passierte. So, actually, something did happen. Obwohl eigentlich passierte doch etwas. Demon has guy beat up all seven guys. Der Dämon verprügelte alle sieben Männer. Stripped them off their clothes. Riss ihnen die Kleider vom Leib. And they had to run away for their lives. Und sie mussten um ihr Leben rennen. So if the power is using in the name of Jesus, then why did it not work there? Doch wenn die Kraft in den Worten im Namen Jesus liegt, warum hat das denn nicht funktioniert? In Jesus, it was very clear what he was talking about. It was very clear what Jesus was talking about. Okay. Es war ganz deutlich, was Jesus selbst meinte, als er in Jesus sagte. Never came to bring another religion. Jesus wollte nie eine neue Religion bringen. He came to bring life and life abundant. Er kam, um Leben zu bringen, und zwar Leben im Überfluss. Abundant life can only be found in him. Aber dieses überfließende Leben kann nur in ihm gefunden werden. It cannot be found in using his name. It can be found in Man findet es nicht, indem man seinen Namen verwendet, man findet es in ihm. You know, there are many things that Jesus said, they were hints of the new covenant. He never clearly taught about the new covenant. Es gibt viele Dinge, die Jesus sagte, die Hinweise auf den neuen Bund waren, aber Jesus hat nicht klar über den neuen Bund gelehrt. So what happened through this amazing covenant that God, the Father and Jesus the Son made? Was passierte durch diesen fantastischen Bund, den Gott, der Vater und Jesus der Sohn gemacht haben? Durch Glauben you are now put inside of Jesus. Wurdest du nun in Jesus hineingestellt. Through faith, durch Glauben you and Jesus now become one. Sind Jesus und du eins. And since you and Jesus become one, that's the only reason. Und weil du und Jesus nun eins seid, das ist der einzige Grund, why every single one of the spiritual blessings has been given to you. Warum jede einzelne geistliche Segen dir gegeben wurde. You see, in a sense you could say, im Grunde genommen könnte man auch sagen, not a single blessing has been given to you. Keine einzige Segnung wurde dir gegeben. They've all been given to Jesus, and because you are in Jesus, they are yours. Sie wurden alle Jesus gegeben, und weil du in Jesus bist, gehören sie dir. Have they been given to you? Wurden sie dir gegeben? Yes. Ja. But have they been directly given to you? Aber wurden sie dir direkt gegeben? No. Nein. They've been given to you through Jesus because you are in Jesus. Sie wurden dir durch Jesus gegeben, weil du in Jesus bist. In Jesus. Once you really grasp this in your heart, everything will change. Wenn du das erst einmal in deinem Herzen erfasst, wird sich alles ändern. Why everything will change? Warum wird sich alles ändern? Because many of us don't see ourselves in Christ, weil viele von uns sich nicht in Christus sehen, we see ourselves in ourselves. Wir sehen uns in uns selbst. We have our identity in what we do or in our past. Wir haben unsere Identität in dem, was wir tun oder in unserer Vergangenheit. We have it in Jesus Christ. Aber wir haben sie nicht in Jesus Christus. So now we are trying to appropriate Ephesians 1, verse 3. Nun versuchen wir Epheser 1, Vers 3 anzuwenden. And it doesn't work. Und es funktioniert nicht. Because we try to believe the right thing, but believe it in the wrong way. Denn wir versuchen, die richtigen Dinge zu glauben, aber wir glauben sie auf die falsche Weise. So, no, I've met so many people. Ich bin so vielen Menschen begegnet. I mean, so many. Also so vielen. I've been in so many meetings. Ich war in so vielen Treffen, where pastors declare boldly from the pulpit, wo der Pastor kühn von der Kanzel proklamierte, I am blessed with every blessing in heavenly places. Ich bin gesegnet mit jeder Segnung in der Himmelswelt. Yes. But there is no blessing in their life. Aber es gibt keine Segnungen in ihrem Leben. Stress, everything is lack, everything is disaster. Alles ist Stress, Mangel, Desaster. You see, the words is not the key that will make it happen to you. Seht ihr, die Worte sind nicht der Schlüssel, dass du es erlebst. It's the heart belief that makes it an experience. Es ist der Herzensglauben, der es zu einer Erfahrung macht. And the heart experience, the heart belief can only be according to the way the Bible says it. Und der Herzensglaube kann nur gemäß den Aussagen der Bibel sein. Look, there are always two things. Es gibt immer zwei Dinge. Two things is the theological truth. Zum einen die theologische Wahrheit. The two things are first the theological truth. Zuerst die theologische Wahrheit. That's theological. So is it the, you know, theological is the teaching about God. Das ist die Lehre unseres Gottes. It's not something strange and weird. Es ist nicht etwas Merkwürdiges. So theologically speaking, is it already a truth? Theologisch gesprochen, ist es bereits eine Wahrheit? That every single blessing, which means to pronounce prosperous, dass jeder einzelne Segen, das heißt für wohlhabend erklärt, have already been given to you, bereits dir gegeben wurde. If you're a Christian, then this is a truth. So we'll say, wenn du ein Christ bist, dann ist das eine Wahrheit. But there is not a single truth that will help you anything unless it becomes your daily experience. Aber es gibt keine einzige Wahrheit, die dir irgendetwas helfen wird, wenn sie nicht zu deiner täglichen Erfahrung wird. There's so many truths that so few Christian experience. Es gibt so viele Wahrheiten, die so wenige Christen erleben. It's like having millions in your bank account and living in poverty. Es ist, als ob du Millionen auf dem Bankkonto hättest und in Armut leben würdest. That's unfortunately how many Christians live. Doch leider leben viele Christen genauso. But the truth doesn't change. Aber die Wahrheit ändert sich deshalb nicht. You still have the millions in your bank. Du hast immer noch Millionen auf dem Bankkonto. Whether you access them and use them or whether you don't, it does not change the truth. Ob du sie abhebst oder nicht, ändert nichts an der Wahrheit. If I put money on Daniel's bank account to go on his honeymoon, so wenn ich Daniel Geld auf sein Konto überweise, um in Flitterwochen zu gehen, that money is there. Ist das Geld dort. Whether he believes it and whether he goes and takes it, whether he books a honeymoon, that's a different story. Ob er es glaubt und es abhebt oder ob er Flitterwochen bucht, das ist etwas anderes. But it does not change the truth that the money is already there. Aber es ändert nicht die Wahrheit, dass das Geld da ist. And this is exactly the same thing with Ephesians 1 verse 3. Und genau das gilt auch für Epheser 1, 3. You cannot change the truth. Du kannst die Wahrheit nicht ändern. That God has already given you everything that he could have given you. Dass Gott dir bereits alles gegeben hat, was er dir geben konnte. All the spiritual blessings that you will ever need to live fruitful and prosperous and victorious. All die geistlichen Segnungen, die du jemals brauchen wirst, um fruchtbar und erfolgreich und siegreich zu leben. Your lack of experience does not change the truth. Dein Mangel an Erfahrung ändert die Wahrheit nicht. So we must never be satisfied with learning new things only. Wir dürfen also nie damit zufrieden sein, nur neue Dinge zu lernen. We must only be satisfied with experiencing the new things we've learned. Wir dürfen nur damit zufrieden sein, wenn wir die neuen Dinge, die wir lernen, auch erfahren. So if you don't experience this revelation, you have to be dissatisfied. Wenn du diese Offenbarung nicht erlebst, musst du also unzufrieden sein. You have to say, I don't like this. Du musst sagen, mir gefällt das nicht. I don't like this. To learn so much about the new covenant experience a little. Mir gefällt es nicht, dass ich so viel über den neuen Bund lerne, aber ich erlebe es nicht. In fact, you have to go even further. Du musst sogar noch weitergehen. You have to say, I will not accept this. Du musst sagen, ich werde das nicht akzeptieren. If Jesus paid for it, then it's supposed to be my experience. Wenn Jesus dafür bezahlt hat, sollte das meine Erfahrung sein. No way I will accept. Ich werde das auf keinen Fall akzeptieren. And with this attitude, you will be on a journey of the Holy Spirit will help to experience it. Und mit dieser Einstellung begibst du dich auf eine Reise mit dem Heiligen Geist, der dir hilft, es zu erleben. Ich denke, eine der größten Gefahren ist geistliche Faulheit. Es ist diese Art von Apathie. Jesus hat alles getan. Ich lehne mich einfach zurück und warte ab, dass etwas geschieht. Nein. He's got to go there, he's got to take it, he's got to use it. Wenn ich das Geld auf sein Konto überwiesen habe, muss er dorthin gehen und es abheben und verwenden. If he doesn't appropriate it, it will never be an experience. Wenn er es nicht anwendet, wird er es nie erleben. And spiritual laziness is a terrible, terrible attitude. Geistliche Faulheit ist eine schreckliche Einstellung. There's so many Christians who are spiritually so lazy. Es gibt so viele Christen, die geistlich so faul sind. They're not willing to figure out the smallest thing. Sie sind nicht bereit, die kleinste Kleinigkeit zu ergreifen. Sei nicht so. Verfolge diese Wahrheiten, bis sie eine Erfahrung in deinem Leben sind. Ich habe euch bereits viele Schritte gezeigt, wie ihr das tun könnt. Nehmender Glaube. Das heißt, hör auf zu bitten, sag Danke, glaub in deinem Herzen und dann handle. But now let's talk about believing right. Aber jetzt wollen wir darüber sprechen, wie man richtig glaubt. Because you know, first is stop asking, second is say thank you, but then third is to believe. Denn als erstes hörst du auf zu bitten, als zweites sagst du danke, aber als drittes musst du glauben. Terceiro é crer. But you have to believe the way the Bible says, not the way that you have figured out what you find believing. Aber du musst so glauben, wie die Bibel sagt, nicht auf die Art, wie du selbst Glauben definiert hast. And think about it. Denk daran. Many Christians have their own idea about believing. Viele Christen haben eine falsche Vorstellung von Glauben. When they say in the name of Jesus and now they believe this is the magic formula. Wenn Sie sagen im Namen Jesu, dann glauben Sie, dass dies die magische Formel ist. I'm gonna ask you something and don't answer me, answer yourself. Ich werde dich etwas fragen. Beantworte es nicht mir, beantworte es für dich selbst. How many things have you said, declared or prayed? Wie viele Dinge hast du gesagt, proklamiert oder gebetet? With these phrases at the end. Mit diesen Phrasen am Ende. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. I believe. Ich glaube. By faith. Durch Glauben. And they never happen. Und sie sind nie passiert. Ask yourself this. Stell dir diese Frage. Go through your life. Geh durch dein Leben. And look how many times you've done that and it actually never happened. Und schau, wie oft du das getan hast und nichts ist passiert. You see, if what you have said would happen in the name of Jesus and it didn't happen. Du siehst, wenn das, was du gesagt hast, dass es im Namen Jesus passiert, nicht passiert ist, it means that you actually believed wrong. Dann bedeutet dies, dass du falsch geglaubt hast. So you have to at least be honest enough to face the own problems in your own heart. Du musst also zumindest ehrlich genug sein, um die Probleme in deinem Herzen anzuschauen. So you see, what does it mean that all of these blessings have been given us in Christ? Was bedeutet es, dass uns all diese Segnungen in Christus gegeben wurden? It means outside of Christ you can declare whatever you want. It's not going to be yours. Es bedeutet, dass du außerhalb von Christus proklamieren kannst, was du willst. Es wird dir nicht gehören. So only through the new covenant these things become yours. Also nur durch den neuen Bund werden diese Dinge zu deinen. So God already sees you in Christ. Gott sieht dich bereits in Christus. From his point of view, everything is done. Deshalb ist aus seiner Perspektive alles erledigt. Look, your faith does not convince God to give you something. Schau, dein Glaube überzeugt Gott nicht, dir etwas zu geben. Long time ago, I used to believe this. Vor langer Zeit habe ich das geglaubt. I used to believe that it's our faith that moves God to respond to us. Ich habe geglaubt, dass es unser Glaube ist, der Gott dazu bewegt, auf uns zu reagieren. But today I understand our faith does not move God. Aber heute verstehe ich, unser Glaube bewegt Gott nicht. God has already moved. He's already been decided. He's already done. Gott hat sich bereits bewegt. Er hat es bereits beschlossen. Es ist bereits erledigt. Before you even could believe in Jesus dying on the cross for you, Jesus had already died on the cross for you. Bevor du überhaupt daran glauben konntest, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, ist Jesus bereits am Kreuz für dich gestorben. Überleg dir das. If Jesus was the Lamb of God slain before the foundation of the world, wenn Jesus, das Lamm Gottes, bereits vor Grundlegung der Welt geschlachtet worden ist, that means that Jesus was saved long before anybody could ever believe. Das bedeutet, dass Jesus gestorben ist. Das bedeutet, dass Jesus gestorben ist, lang bevor irgendjemand glauben konnte. It's not your faith that moves God to save you. Das heißt, es ist nicht dein Glaube, der Gott bewegt, dich zu retten. Being changed with the new covenant. Alles hat sich mit dem neuen Bund geändert. Faith doesn't move God. Your faith grabs from God what is yours. Nun bewegt dein Glaube nicht mehr Gott. Dein Glaube holt sich von Gott, was dir gehört. Siehst du den großen Unterschied? Denn wenn du glaubst, dass du das richtig glauben musst, damit Gott es dir gibt, oder dass du die Worte im Namen Jesus verwenden musst, um das zu erhalten, dann glaubst du an die falschen Dinge und deshalb wirst du sie nicht erleben. I love it how the Bible says in 1 Corinthians. Ich liebe es, wie die Bibel das in 1. Korinther sagt, Kapitel 6. Those who belong to the Lord, they are one spirit with him. Die dem Herrn angehören, sind ein Geist mit ihm. Do you know, but it's so hard for us to really grab what does it mean to be one with him. Doch für uns ist es so schwer zu begreifen, was es bedeutet, ein Geist mit ihm zu sein. And the way the Passion expresses it, I think it's just so beautiful. Und die Art, wie die Passion das ausdrückt, ist meiner Meinung nach so wunderschön. All these blessings have been given to us, all because, that means for this only reason. All diese Segnungen wurden uns also gegeben, ausschließlich weil, das heißt allein aus diesem Grund. Because God sees us wrapped into Christ. Weil Gott uns eingehüllt in Christus sieht. In Christus. So look at this. Also schau. This blanket here, diese Decke hier, this cobertor aqui, this is Christ. Ist Christus. Okay? Okay. This is Christ and this is me. Das ist Christus und das bin ich. So what do you see now? Was siehst du jetzt? Now you see Reinhard. Jetzt siehst du Reinhard. But suddenly comes a new covenant. Doch plötzlich kommt der neue Bund. God and Jesus make a perfect covenant with each other. Gott und Jesus machen einen perfekten Bund miteinander. And they decide from this moment on. Und sie beschließen von diesem Moment an. We will not have any relationship with any human being anymore. Werden wir keine Beziehung mit irgendeinem menschlichen Wesen mehr haben. unless it is through this covenant. Außer sie besteht durch diesen Bund. And once they believe in this covenant, und sobald sie an diesen Bund glauben, so then what is going to happen? Was passiert dann? What's going to happen is whoever believes will come inside of Jesus. Es passiert Folgendes: Wer immer glaubt, der kommt in Jesus hinein. So, you know, in Christ we have these blessings, but the Passion makes it beautiful. In Christus haben wir diese Segnungen, aber die Passion beschreibt das so wunderschön. God now sees us wrapped into Jesus. Gott sieht uns nun eingehüllt in Jesus. So here is Jesus. Hier ist also Jesus. And here am I. Und hier bin ich. Now I have a question. Jetzt habe ich eine Frage. Tell me what you see right now. Sag mir, was du jetzt siehst. Tell me what you see. Sag mir, was du siehst. Write in your comments what you see right now. Schreib es in die Kommentare, was du genau jetzt siehst. Do you see Reinhard? Siehst du Reinhard? Reinhard? Or do you see a blanket? Oder siehst du eine Decke? Is it cobertura? This is very, very important. Das ist sehr, sehr wichtig. See, when God looks at you, siehst du, wenn Gott dich anschaut, he sees you wrapped into Jesus. Dann sieht er dich eingehüllt in Jesus. Jesus. Just like you cannot see me, genauso wie du mich nicht sehen kannst, you can only see me wrapped into the blanket. Du kannst mich nur eingehüllt in die Decke sehen. That's cobertura. That's how God sees you. Genauso sieht Gott dich. So the only reason why you have every spiritual blanket is because you're wrapped into Jesus. Der einzige Grund, warum du jede geistliche Segnung hast, ist, weil du in Jesus eingehüllt bist. Você tem todas as bênçãos espirituais é porque você está envolvido em Jesus. And that's what God sees. Und das ist das, was Gott sieht. We still deep down in our hearts. Tief drin in unserem Herzen. So we always have these wrong beliefs that are trying to cling to our hearts. Haben wir immer noch diesen falschen Glauben, der sich in unserem Herzen festsetzen will, dass wir zumindest ein kleines bisschen tun müssen, um diese Segnung zu erleben? Nein. Wir müssen sie aktivieren, indem wir auf die richtige Weise glauben. So, the right thing is to believe that it's already been given to you. There's no turning back. Die richtige Sache ist zu glauben, dass sie bereits dir gegeben wurden. Es gibt kein Zurück. But the right way to believe it is to be appropriating. Aber die richtige Weise zu glauben ist, sie anzuwenden. So why can you even do this? Aber warum kannst du das überhaupt tun? God does not see you anymore in yourself. Weil Gott dich nicht mehr in dir selbst sieht. See, the moment God looks at me, he says, no, Reinhard doesn't deserve all of my blessings. In dem Moment, in dem Gott auf mich schaut, sagt er, nein, Reinhard verdient alle meine Segen nicht. The moment he looks at Jesus, he says, why, Jesus deserves all of the blessings. Doch in dem Moment, in dem er auf Jesus schaut, sagt er, natürlich, Jesus verdient alle Segnungen. Jesus has all of my blessings. Jesus hat alle meine Segnungen. So everything is his. Ihm gehört alles. So if you see yourself in Jesus, then everything will be yours too. Das heißt, wenn du dich in Jesus siehst, dann gehört dir ebenfalls alles. But the problem is, the devil is so scared that we see ourselves wrapped into Christ. Aber das Problem ist, der Teufel fürchtet sich so sehr, dass wir uns eingehüllt in Christus sehen. Nos enxergar envolvidos em Cristo. So he's always pulling on the blanket. Deshalb zieht ständig an der Decke. He's pulling the blanket and he's putting the mirror in front of him. Zieht an der Decke und stellt den Spiegel vor uns hin. He says, look what you see. Sagt, schau, was du siehst. And this is called lies. Und das nennt man Lügen. The devil constantly will try to get us to believe the lies. Der Teufel versucht ständig uns dazu zu bringen, die Lügen zu glauben. That we are not in Christ. Dass wir nicht in Christus sind. Because the moment our hearts believe that we are not in Christ, denn in dem Moment, in dem unser Herz glaubt, dass wir nicht in Christus sind, stecken wir wieder in uns selbst fest. Und wenn wir es sind, dann wissen wir in unserem Herzen, dass wir diese Segnungen nicht verdienen. Verdienen wir also all die Segnungen? Ja. But only because we are wrapped into Christ. Aber nur weil wir eingehüllt sind in Christus. You don't deserve a single blessing outside of Christ. Du verdienst keine einzigen Segnungen außerhalb von Christus. Inside of Christ, you deserve everything. Aber innerhalb von Christus verdienst du alles. So the more you can convince your heart that you are wrapped completely into Jesus Christ. Also je mehr du dein Herz überzeugen kannst, dass du vollkommen in Jesus Christus eingehüllt bist. That you and him are completely one unity. Dass du und er eine vollkommene Einheit seid. And this is what the Father sees. Und dass der Vater genau das sieht. If your heart can believe this, you can access all of these incredible blessings. Wenn dein Herz das glauben kann, dann kannst du auf all diese fantastischen Segnungen zugreifen. But as long as the devil or your conscience or your brothers and sisters can convince you, doch solange der Teufel oder dein Gewissen oder deine Brüder und Schwestern dich überzeugen können, you're not perfectly wrapped in Christ, dass du nicht vollkommen eingehüllt in Christus bist, because look what you did yesterday, wegen dem, was du gestern getan hast, you said the other day, und was du am anderen Tag gesagt hast, with your past, schau auf deine Vergangenheit. Long as you open your heart for this lie, wenn du auf dein Herz für diese Lügen öffnest, you will declare and all the long, I am blessed, but it will not be an experience. Kannst du den ganzen Tag proklamieren, ich bin gesegnet, aber es wird keine Erfahrung sein. Denn es sind nur deine Erfahrungen, wenn du eingehüllt in Christus bist. Der Teufel kennt diese Wahrheit und er fürchtet sich so sehr, dass wir sie glauben. Gott kennt diese Wahrheit. Und durch den Heiligen Geist versucht er ständig, uns davon zu überzeugen. You know, the religion, I am so convinced, religion is an invention of the devil. Ich bin so überzeugt, dass Religion eine Erfindung des Teufels ist. So, no job, to relate God based on us. Damit wir basierend auf uns mit Gott in Beziehung treten. That will never bring you what Jesus paid for on the cross. Das wird dir niemals das bringen, wofür Jesus am Kreuz bezahlt hat. Every day you have to meditate and see yourself wrapped into Jesus Christ. Du musst also jeden Tag meditieren und dich eingehüllt in Jesus Christus sehen. Look what Paul says in 2 Corinthians chapter 5. Schau, was Paulus in 2. Korinther 5 sagt. He says, therefore we not recognize anybody anymore in the flesh. Er sagt, daher kennen wir nun niemanden mehr nach dem Fleisch. You know what he says? Weißt du, was er noch sagt? He says, even though we know Jesus in the flesh, we do not even recognize him in the flesh. Obwohl wir Jesus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr im Fleisch. Ist das nicht interessant? Paul said, even Jesus we have to recognize in a different way. Paulus sagt, dass wir sogar Jesus auf eine andere Weise erkennen müssen. Right after he says this, he says that very famous statement that every Christian should know. Und unmittelbar nachdem er das gesagt hat, sagte er den sehr bekannten Satz, den jeder Christ kennen sollte. Anyone is in Christ. Darum ist jemand in Christus. You. So ist er eine neue Schöpfung. Old things have passed, new has come. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Also schau, wenn du dich immer noch als alte Schöpfung siehst, dann ist es egal, wie lange du Epheser 1,3 proklamierst, du wirst es niemals erleben. Aber wenn du dich in deinem Herzen vollkommen eingehüllt in Jesus Christus siehst, was passiert dann? In dem Moment, in dem du zu Gott kommst, um das zu ergreifen, was dir gehört, musst du in deinem Herzen eigentlich gar nicht sehen, dass es dir Gott es dir gegeben hat. Überlegst dir. Du musst in deinem Herzen gar nicht sehen, dass Gott dir alle Segnungen gegeben hat. You're fine seeing that God has given them all to Jesus. Es ist okay, wenn du siehst, dass er sie alle Jesus gegeben hat. Them all to Jesus. Genau, es ist okay, wenn du siehst, dass er sie alle Jesus gegeben hat. Wenn du in deine Herzzone gehst und Jesus siehst, der mit allen Segnungen gesegnet ist, all die Gesundheit, all, the victory, all der Sieg, all die materielle Versorgung. Siehst du, Jesus hat alles. Und dann siehst du dich inmitten von Jesus, so wie ich mich in diese Decke eingewickelt hatte. Und dann siehst du Gott, der sagt, das alles gehört dir. So is it all ours? Siehst du, es gehört uns. Only because we are wrapped in Jesus. Aber nur, weil wir eingehüllt in Jesus sind. You see, God never said, Gott hat nie gesagt, I really, really, really like Reinhard, so I'm going to give him every blessing in Christ Jesus. Ich mag Reinhard wirklich sehr, deshalb gebe ich ihm alle Segnungen in Christus Jesus. Isn't this how we try to live our life? Aber versuchen wir nicht, genauso unser Leben zu führen? Wir versuchen, gute Christen zu sein und dadurch denken wir, dass Gott uns etwas gibt. And then we are shocked. Und dann sind wir schockiert, wenn es sich nicht zeigt. Like this woman sent me a message. So wie diese Frau mir geschrieben hat, and said this, in der sie sagte, Reinhard, help me to understand. Reinhard, hilf mir, das zu verstehen. She said, please, please, please pray for me. Bitte, bitte, bete für mich. Ich will zu dir nach Hause kommen, damit du für mich beten kannst. She said, I'm part of the same church. Sie sagte, ich gehöre zu derselben Gemeinde. Been praying and praying and praying, and God has not answered my prayer. Und ich bete und bete und Gott hat meine Gebete nicht erhört. And then she said this. Und dann sagte sie Folgendes. I fast regularly. Ich faste regelmäßig. She said, I'm a leader in the church. Ich bin eine Leiterin in der Gemeinde. She said, I'm a faithful tither. Ich gebe treu den Zehnten. I live a holy life. Ich lebe ein heiliges Leben. Why does God not answer my prayer? Warum beantwortet Gott meine Gebete nicht? Please pray for me. Bitte bete für mich. I said, I'm sorry, I'm not going to pray for you. Ich sagte, tut mir leid, ich werde nicht für dich beten. But I will tell you why your prayers are not answered. Aber ich werde dir sagen, warum deine Gebete nicht beantwortet werden. Because you believe that you deserve your prayers answered. Denn du glaubst, dass deine Gebete beantwortet werden. Because you live a holy life. Weil du ein heiliges Leben führst. Because you give 10%. Weil du 10% gibst. So if you fast. Weil du fastest. Well, you're a fruitful leader. Weil du ein fruchtbarer Leiter bist. You know, this might be what you believe in your heart, but this is not how you get anything from heaven. Das glaubst du vielleicht in deinem Herzen, aber dadurch bekommst du gar nichts vom Himmel. So, no. Nein. The things that have been given to you from heaven, die Dinge vom Himmel, die dir gegeben wurden, have been given to Jesus Christ, wurden Jesus Christus gegeben. Jesus Christus. And to you only because you are in Jesus Christ. Und dir gehören sie nur, weil du in Jesus Christus bist. Not because you are a nice person. Nicht, weil du ein netter Mensch bist. It's because Jesus made everything perfect. Sondern weil Jesus alles für dich getan hat. Once this become hard, wenn das eine Herzensoffenbarung wird, werden wir sehr sorgfältig darauf achten, dass wir uns niemals außerhalb von Christus sehen. Weißt du, ich hatte mehrere Bandscheibenvorfälle. I actually injured my back when I was in my teenage years. Denn ich hatte mir als Teenager den Rücken verletzt. And I've done everything to get it fixed. Und ich habe alles getan, um das zu beheben. I never wanted surgery. Doch ich wollte nie eine OP haben. It was like, I didn't want to mess with that. Ich wollte nicht mit meinem Rücken rumspielen. Especially we're talking about, you know, 40-some years ago. Especially besonders damals nicht. Wir sprechen hier von vor 40 Jahren. Surgery then was not as good and easy as it is today. I said, Operationen waren damals nicht so gut und einfach wie heute. I used to have injections in my back all the time. Ich brauchte früher ständig Spritzen im Rücken. Ich machte eine falsche Bewegung und dann konnte ich mich nicht mehr bewegen und laufen. Ich hatte ständig Schmerzen. Und ich tat alles, um geheilt zu werden. Ich lernte besser damit zu leben. Ich stärkte meine Rückenmuskulatur. Aber es war nie wirklich erledigt. I was always laid down. A couple of hours later, I was in pain in my back. Nach ein paar Stunden liegen hatte ich Schmerzen im Rücken. Ich hatte viele Dornen in meiner Kolumne. And I've prayed for many people that could heal, but I did not get healed. Ich habe für viele, sehr viele Menschen gebetet, die geheilt wurden, aber ich wurde nicht geheilt. And you know, I've been to the doctor so many times. Und ich war so oft beim Arzt. I even wrote to Rema, Kenneth Hagin, to pray for me. Ich habe sogar an Rema, Kenneth Hagin geschrieben, um für mich zu beten. So I asked him for me. And they sent me a cloth that they laid hands on and prayed over and said, put this on your back. Und sie schickten mir ein Stück Stoff, auf das sie die Hände gelegt hatten und sie sagten, lege das auf deinen Rücken. Nothing happened. Nichts ist passiert. So I don't know, I must have suffered from this for I don't know, more than 20 years. Ich weiß nicht, es müssten mehr als 20 Jahre gewesen sein. Yes, long time. Ja, eine lange Zeit. One time, eines Tages, I was laying down on my bed, lag ich auf meinem Bett und versuchte zu schlafen. And I like to meditate before I go to sleep and first thing when I wake up. Und ich meditiere gerne, bevor ich einschlafe und gleich, wenn ich aufwache. And I began to meditate like this. Und ich begann wie folgt zu meditieren. In Christ. Ich bin in Christus. Inside of Jesus. Ich bin im Inneren von Jesus. Inside of Jesus, then Jesus has perfect discs. Wenn ich im Inneren von Jesus bin, hat Jesus perfekte Bandscheiben. Perfect. Sein Rücken ist perfekt. So if I can really believe that I'm inside of him, that means inside of him I have a perfect back. Wenn ich also glauben kann, dass ich in ihm bin, das heißt dann, dass ich in ihm einen perfekten Rücken habe. So inside of Jesus and Jesus' back being perfect. Und ich fing an, mich in Jesus zu sehen und Jesus Rücken ist perfekt. Und er und ich sind eins. Woke up with perfectly healed discs. Ich wachte mit vollkommen geheilten Bandscheiben auf. Never again. Had I that problem. Nie wieder hatte ich dieses Problem. So think about it. Also überleg einmal. We think Ephesians 3, 1 verse 3, I just believe it. Wir denken, Epheser 1, 3, ich glaube es einfach. Clear. It's the truth. Es ist die Wahrheit. Right. I've already been declared prosperous. Ich wurde bereits für wohlhabend erklärt. It is the truth. Ja, es ist die Wahrheit. But you have to believe right. Aber du musst richtig glauben. And many of us never make the shift to believe right. Und viele haben diesen Wandel, richtig zu glauben, nie vollzogen. Because we do not see ourselves inside of Jesus. Weil wir uns nicht innerhalb von Jesus sehen. Jesus wrapped around, so there is nothing else visible anymore, just Jesus. Eingehüllt, sodass nichts anderes mehr sichtbar ist, nur Jesus. Once you bring your heart to believe that you are in Christ, wenn du dein Herz erst dazu bringen kannst, zu glauben, dass du in Christus bist, the only way God will see to you and relate to you. Das ist die einzige Art, wie Gott dich sieht und wie er mit dir in Beziehung steht. Then the appropriate and faith will work. Dann wird dein nehmender Glaube funktionieren. If you don't, you see, once you see yourself in Christ, you also see yourself loved, like we talked about yesterday. Wenn du dich in Christus siehst, dann siehst du dich auch als geliebt, wie wir gestern gesprochen haben. In Christ you're loved. In Christus bist du geliebt. So once you see yourself loved, wenn du dich geliebt siehst, once you see yourself wrapped into this blanket of Jesus, wenn du dich eingehüllt in diese Decke siehst, die Jesus ist, once your heart knows, wow, him and me are completely one, that's the only thing the Father sees. Wenn dein Herz weiß, wow, er und ich sind vollkommen eins, das ist das Einzige, was der Vater sieht. Der Vater ist nicht bewegt von irgendetwas, das ich tue. Der Vater wird nicht überzeugt durch irgendetwas, das ich tue. Der Vater muss nicht mehr überzeugt werden, er hat bereits alles getan. Nun, wenn ich mein Herz überzeuge, dass ich tatsächlich in Jesus Christus bin, genau das sieht der Vater. Then I can take what belongs to me. Dann kann ich nehmen, was mir gehört. And look how the passion finishes verse 3. Und schau, wie die Passion Vers 3 beendet. This is why we celebrate him with all our hearts. Dies ist der Grund, warum wir ihn mit unserem ganzen Herzen feiern. Ich werde dir etwas sagen. If you can make Ephesians 3, 1 verse 3 your experience, wenn ihr Epheser 1, Vers 3 zu eurer Erfahrung machen könnt, that you never again have to stress about anything you need to fulfill God's purpose, dass du keinen Stress mehr wegen irgendetwas haben musst, was du brauchst, um Gottes Bestimmung zu erfüllen. Material things, some things, nicht wegen materiellen Dingen, not about wisdom, nicht wegen Weisheit, nicht wegen den richtigen Menschen, die mit dir verbunden sind, nicht wegen irgendwas. Wenn du diesen Wandel vollziehen kannst, dass dir das bereits gehört, aber es gehört dir nur, weil du so tief geliebt bist. Und aus dieser tiefen Liebe heraus hat Gott dich in Jesus hineingestellt. Und nun lernst du einfach, in ihm zu bleiben. Und das ist wirklich einfach. Vertraue ihm hundertprozentig, gib dich ihm hin und gehorche einfach. Folge einfach seinem Weg. Dann wirst du plötzlich erkennen, that you will experience that absolute everything is already yours. Dass du tatsächlich erlebst, dass absolut alles bereits dir gehört. So all the time. Ständig. All the time. Ständig. Religion and the devil. Versuchen Religion und der Teufel, which are hand in die Hand in Hand gehen. Trying to bring you away from the simplicity that is in Christ Jesus. Dich wegzubringen von der Schlichtheit, die in Christus Jesus ist. This was Paul's greatest concern. Das war Paulus größte Sorge. This is what Paul fought for. Dafür hat Paulus gekämpft. Paul suffered persecution because he refused to stop preaching the new covenant. Paulus erlitt Verfolgung, weil er sich weigerte, aufzuhören, den neuen Bund zu predigen. Paulus sagte, so afraid. Ich fürchte aber, lest the devil in his cleverness, dass der Teufel in seiner Schlauheit bring you away from the simplicity that is in Christ. Euch wegbringen kann von der Schlichtheit, die in Christus ist. Also schau. Die Schlichtheit in Christus ist einfach. Deshalb ist es die Schlichtheit. Was ist die Schlichtheit in Christus? Christ and God are in perfect union. Christus und Gott sind in perfekter Einheit. The only way you can be in perfect union to be put inside of Christ. Der einzige Weg, wie du in dieser perfekten Einheit sein kannst, ist, wenn du in Christus bist. Das ist der einzige Weg. Once you are inside of Christ by faith. Wenn du einmal in Christus bist, durch den Glauben. See yourself wrapped into him completely. Und wenn du dich nun vollkommen eingehüllt in ihn siehst, then and only then, dann und nur dann will it all be yours. Wird dir alles gehören. So, simple, huh? Einfach, oder? So, Reinhard, how do I have to pray to get this? Aber Reinhard, wie muss ich beten, damit ich das erhalte? So you have to believe right. Du musst richtig glauben. How long do I have to fast that this becomes mine? Wie lange muss ich fasten, damit es mir gehört? You have to believe right. Du musst richtig glauben. Reinhard, what do I have to do for this to be mine? Reinhard, was muss ich tun, damit es mir gehört? You have to believe right. So then, du musst richtig glauben. Reinhard, that's too simple. No. Nein, Reinhard, das ist zu einfach. It's way too simple. Das ist viel zu einfach. The religious spirit complicates everything. Jesus made everything simple. Der religiöse Geist verkompliziert alles. Jesus macht alles einfach. This is why the Bible says in 2 Corinthians 3. Deshalb sagt die Bibel in 2. Korinther 3. Just this, as we behold him. Wenn wir ihn anschauen, Jesus with an unveiled face, mit aufgedecktem Angesicht anschauen, and as in a mirror, wie in einem Spiegel, we change from glory to glory. Verwandeln wir uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Was siehst du, wenn du in einen Spiegel schaust? See yourself. Du siehst dich selbst. And that's the problem. Und das ist das Problem. We look into mirror with veiled faces. Wir schauen in einen Spiegel mit verhülltem Angesicht. Reinhard, ich kenne mich. Ich habe hier versagt, ich habe das falsch gemacht, ich kenne mich. Meine Brüder und Schwestern sagen mir das jeden Tag, sie kennen mich. Sie klagen mich an, sie sagen es mir. Aber du musst aufhören, dich so zu sehen. Schau. As you behold him, Jesus. Wenn du ihn anschaust, Jesus, as in a mirror, wie in einem Spiegel. So when you look at Jesus, wenn du also Jesus anschaust, what do you see? Was siehst du dann? You see him. Du siehst ihn. Jose Uwe. But as you look at him as in a mirror, aber wenn du ihn wie einen Spiegel anschaust, not look at him, also nicht nur ihn look anschaust, as in a mirror, du schaust ihn wie einen Spiegel an. What do you see when you look in the mirror? Was siehst du, wenn du in einen Spiegel schaust? Yourself. Dich. When you look at Jesus, you see Jesus. When you look in the mirror, you see yourself. Wenn du Jesus anschaust, siehst du Jesus. Wenn du in den Spiegel schaust, siehst du dich. What do I see in the mirror now? Was sehe ich jetzt im Spiegel? I see the blanket. Ich sehe die Decke. Roberto. Das ist das Einzige, was ich sehe. So you have to see yourself in Jesus. Das heißt, du musst dich in Jesus sehen. That's the only way you will experience a constant increase. Level of glory in your life. Das ist der einzige Weg, wie du eine ständige Zunahme der Herrlichkeit in deinem Leben erleben wirst. Also hör nicht auf den Teufel. Lass ihn dich nicht herausziehen aus dem, wie einfach alles ist. Du und er sind eins. Der Vater weiß das, der Vater sieht das. Deshalb gab er dir alles. Der Teufel weiß das und er hat so Angst, so viel Angst davor. Er versucht dich davon wegzubringen. Also jeden Tag nimmst du dir die Zeit und du meditierst. Wow, I'm wrapped. Into Jesus completely. Wow. Ich bin vollkommen eingehüllt in Jesus. Totally wrapped into him. Vollkommen eingehüllt in ihn. The Father sees me perfect. Der Vater sieht mich perfekt. Der Vater hat Jesus alles gegeben und Jesus und ich sind so eins. So it's all mine too. Deshalb gehört das alles auch mir. I celebrate. Ich feiere das. And then you will shout. Shout victory all day long. Und dann rufst du den ganzen Tag den Sieg hinaus. Guys, we have told you, Leute, wir haben euch gesagt, dass ich nächste Woche keine Lives mache, weil ich am Montag nach Europa fahre. Aber wir haben unsere Meinung geändert. We're leaving on Monday morning. Wir fahren am Montagmorgen. So we will do our live just on Monday morning and then we're gonna go to the airport. Deshalb machen wir unser Live nur am Montagmorgen und dann fahren wir zum Flughafen. It will be a very special and a very different. Es wird ein ganz besonderes und ganz anderes Live werden. On Monday morning at 8 o'clock. Am Montagmorgen um 8 Uhr. Haben wir ein besonderes Live mit Debbie. Then we will have no lives for the rest of the three. Dann haben wir keine weiteren Lives für die restlichen drei Wochen. You have a good day, Bianca. Hab einen guten Tag, Bianca. And all of my other friends have been here with us today. Und all meine anderen Freunde, die heute hier waren. Thank you for all of those kind people who supported us. Danke an alle netten Menschen, die uns mit Badges unterstützen. Now go and celebrate the goodness of God. Also geht und feiert die Güte Gottes. And remember, und erinnert euch, do not see yourself outside of Jesus. Seht euch nicht außerhalb von Jesus. Outside of Jesus, nothing belongs to you. Außerhalb von Jesus gehört euch gar nichts. Inside of Jesus, everything belongs. Innerhalb von Jesus gehört euch alles. That's how the Father sees you. So sieht euch der Vater. This is why. Deshalb. You have come into Jesus. That's what it means in the name of Jesus. Deshalb bist du in Jesus hineingekommen. Das bedeutet im Namen Jesus. That's a huge difference. Das ist ein riesiger Unterschied. Thank you. Leute, danke. Celebrate, celebrate, celebrate. Feiert, feiert, feiert. Shout out the victory that in Jesus everything has been resolved. Ruf den Sieg heraus, dass in Jesus alles erledigt ist. Glaube, dass in Jesus tudo já foi resolvido. Don't look at yourself in any other way, only in Christ. Schaut euch auf keine andere Weise an, nur in Christus. And remember one last thing. Und erinnere dich an eine letzte Sache. Father loves the journey where you are journeying to make this your experience. Der Vater liebt die Reise, auf der du bist, um das zu deiner Erfahrung zu machen. Fazer isso a sua experiência. He is not stressed. Er ist nicht gestresst. He is not sitting on his throne saying, "Hey, I've given you everything. Why didn't you have everything?" Er sitzt nicht auf seinem Thron und sagt, "Hey, ich habe dir alles gegeben. Warum hast du nicht alles?" Er liebt die Reise. He does everything he can to encourage you to continue the journey, what it means to be in Christ. Er wird alles tun, was er kann, um dich zu ermutigen, dass du die Reise fortsetzt, auf der du erfährst, was es bedeutet, in Christus zu sein. Wir sehen uns am Montag. Ciao.